Zu euch spricht euer Diener, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, Pastor der Gemeinde Gozo y Paz in Tehuacán, Puebla, Mexiko. Das Thema, das ich heute mitteilen möchte, heißt: Die Wiederherstellung ist gekommen. Ich werde ein Gebet sprechen. In Hebräisch heißt es Tefillah, damit der gesegnete Ruach HaKodesh, der gesegnete Heilige Geist, uns alle lehrt. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Batzivanu, Asher Latan Lanu Torah Demet, Beshem Gadol Yashu HaMashiach, Toda Rabba, Omein Beomein. Die Wiederherstellung ist gekommen. Wir befinden uns fast am Ende der Wiederherstellung. Meine Lieben, es ist immer wichtig, in unserer Bibel nachzuschlagen. Ich werde die Ausführungen nummerieren. Nummer 1. Es gibt nur eine Wahrheit. Yahshua HaMashiach ist die Wahrheit. Er sagt: Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Also, es gibt nur eine Wahrheit, Yahshua HaMashiach. Nummer 2. Wenn der Antimashiach, der Antichrist, kommt, wird er die Wahrheit zunichte machen. Das können wir in Daniel Kapitel 8, Vers 12 lesen. Er wird die Tora mit Füßen treten. Das wird nur für eine kurze Zeit sein. Danach wird Yahshua HaMashiach kommen und für 1000 Jahre und dann für die Ewigkeit auf der Erde regieren. Auch wenn der Antimashiach noch nicht da ist, es wird alles für seine Ankunft vorbereitet. Nummer 3. Die Tora wurde in allen Bibeln als Gesetz übersetzt. Leider ist diese Übersetzung nicht richtig. Ich werde es erklären. Ein Gesetz kann Recht oder Unrecht sein. Zum Beispiel, das Gesetz der Abtreibung ist Unrecht. Die Tora ist die Lehre von Gott, Yahweh, für sein Volk. Diese Lehre wird Recht und Gut sein, da sie von Gott selbst kommt. Die Tora oder das Gesetz wurde nicht aufgehoben. Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Yahweh, der Yahshua ist, sagt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz, die Tora oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Um erlöst zu werden, muss man zum Elohim, zum Gott Israels kommen und seine Gebote, seine Mitzvot gehorchen. In Hebräer Kapitel 5, Vers 9 steht: Und nachdem er zur Vollendung gelangen ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Ich möchte hier etwas erklären. Das Wort Glaube, Emunah, in Hebräisch bedeutet Glauben, Vertrauen und Gehorchen. Wir gehen zum Römerbrief, Kapitel 10, Vers 8. Gottes Wort sagt: Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Meine Lieben, wenn ihr in eurer Bibel schaut, werden wir auf den alten Bund verwiesen. In diesem Fall wird man auf das 5. Buch Mose, Deuteronomium 30, Verse 12 bis 14 verwiesen. Also, wenn wir die Gebote Elohims, Yahshuas, erfüllen, werden wir Söhne oder Töchter von ihm und als Resultat Yahshua, Yahweh, wir unser Herr, unser Adon. In Römer Kapitel 10, Vers 9 lesen wir Folgendes. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Yahshua, der Herr, der Adon ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Elohim, Gott, von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wir gehen zu Deuteronomium Kapitel 30, damit ihr mit euren eigenen Augen liest und merkt, dass der Brit Hadashah, der neuen Bund, sich mit dem alten Bund verflechtet und der alte Bund mit dem neuen Bund. Also, Deuteronomium Kapitel 30, Verse 12 bis 14. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun? Vers 13. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun? Vers 14. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du es tun kannst. Das heißt, wenn wir mit dem Mund und mit dem Herzen bekennen, dass Yahshua der Adon, der Herr ist, dann erst erfüllen wir die Gebote der Tora, die Gebote Yahshua HaMashiachs, vorher wird er nicht Herr unseres Lebens sein. Es gilt sowohl die Gebote des Alten als auch des Neuen Bundes zu befolgen. Das resultiert aus den gegenseitigen Verweisen zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Nummer 5. Yahweh, der Allmächtige, schloss den Neuen Bund mit dem Haus Juda, mit dem Haus Israel. Wir gehen zum Jeremia, Kapitel 31, Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Also, kein anderes Volk wird hier erwähnt. Der Herr Yahweh schloss den Bund nur mit den beiden Häusern. Nummer 6. Kephas. Petrus sagt in seinem zweiten Brief, Petrus, Kapitel 1, Vers 19, Folgendes, und das ist der Schlüssel, den ich mitteilen möchte. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völligen gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wir werden analysieren, was Petrus Kephas meint, wenn er sagt, umso fester gilt daher für uns das völlig gewisse prophetische Wort. A. Die ganze Bibel, der ganze Tanach von Genesis bis zur Offenbarung ist durch den Heiligen Geist, durch den Ruach HaKodesh inspiriert. B. Alle Propheten sprachen von der Wiederherstellung Israels. 7. Im Buch vom Prophet Amos, Kapitel 3, Vers 7, steht: Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Also, Gott, Elohim, spricht immer durch seine Propheten, bevor er etwas macht. Alle Propheten sprachen von der Vergebung Elohims gegenüber seinem Volk Israel und der Wiederherstellung des Volkes und dass alles wird erfüllt werden. Nummer 8. Ich wiederhole, da es sehr wichtig ist. Alle Propheten der Bibel sprachen A. von der Vergebung Gottes gegenüber seinem Volk und B. von der Wiederherstellung Israels. Welche Propheten sprachen darüber? insbesondere Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Zacharias, aber alle anderen Diener Elohims sprachen auch über die Wiederherstellung. Jetzt befinden wir uns in der Zeit der Wiederherstellung und das Wort des ewigen Jahwes geht in Erfüllung. Nummer 9. Zurzeit erleben wir eine sehr wichtige prophetische Zeit. Es ist die Wiederherstellung von Davids Tabernakel. Das Tabernakel, das wiederherzustellen ist. Elohim Gott wird dieses Tabernakel wieder aufbauen. Ihr werdet euch fragen, was ist damit gemeint, dass das Tabernakel verfallen ist? Erinnert euch, dass nach dem Tod König Salomons das Königreich in zwei Teile geteilt wurde. Darüber gibt es viele weiterführende Informationen in der CD, die Tora, und die schlechte Interpretation der Tora, sowie auch viele Notizen, die euch über dieses Thema in unserer Homepage zur Verfügung stehen. Also, 10 von den 12 Stämmen Israels wurden von Jerobeams geführt. Er stammte von Ephraims Stamm ab. Und diese 10 Stämme kehrten zum Heidentum zurück. Die Wiederherstellung besteht daraus, dass diese 10 Stämme wieder zum Elohim zurückkehren werden. Sie werden wieder Elohims Gebote, Mitzvot und die ganze Tora einhalten. Das Gleichnis des verlorenen Sohnes von Yahshua HaMashiach in Lukas Kapitel 15 spiegelt die Wiederherstellung. Im Buch von Amos finden wir Folgendes in Kapitel 9, Vers 11. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Meine Lieben, merkt ihr, dass das Tabernakel von David verfallen ist und von Yahweh wieder aufgerichtet werden wird. Das ist, was auf der Welt zurzeit geschieht. Liebe Geschwister, es ist wichtig, dass ihr diesem Zitat von Amos große Aufmerksamkeit schenkt, da es Elohims Gottes Prophezeiung sind. Worauf bezieht es sich? Petrus hat das Zitat angesprochen, dass die Heiden die Tora einhalten und um Teil Elohims, das heißt des Volkes Israel zu werden. Wir gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 11 bis 18. Gelobt ist Yahshua HaMashiach. Wir sind im Neuen Bund in der Brit Hadashah. In der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 11 bis 18 steht: Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn, Yahshua HaMashiach, gerettet werden. Auf gleiche Weise wie jene. Er redete von den Heiden. Vers 12. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viel Zeichen und Wunder Gott, Elohim, durch sie unter den Heiden getan hatte. Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Vers 14. Simon hat erzählt, wie Gott, Elohim, zuerst sein Augenmerk darauf richtet, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und sein Name ist Yahshua HaMashiach. Vers 15. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Vers 16. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Vers 17. Damit die übrig gebliebenen der Menschen des Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr Yahweh. Yahshua ist sein Name, der all dies tut. Wie ihr seht, werden wir von diesen Zitaten auch auf Amos Kapitel 9, Vers 11 und 12 verwiesen, das wir von kurzem gelesen haben. Also, die Hütte Davids ist zerfallen und es gab die Prophezeiung des Herrn durch Amos, dass die zerfallene Hütte Davids wiederhergestellt wurde. Und das ist, was zur Zeit passiert. Eine Frage: Wer sind diese Heiden, die aus dem Heidentum herauskommen? Sie werden von Heidentum zum Volk Elohims werden. Dieses Volk ist das Haus Israel, das sich zwischen den Nationen vermischt und sich zum Heidentum gekehrt hatte. In wenigen Worten, Petrus, Kephas hat am Anfang nicht verstanden, warum die Heiden zum jüdischen Messias kamen. Und es ist hier, als Jakobus sich an das Zitat von Amos erinnert hat, dass die Hütte Davids wiederhergestellt wurde. Elohim Yahweh Sebaoth sagte, dass Abraham Vater von vielen Völkern sein würde. Das heißt, dass die Nachkommen Abrahams auf der ganzen Welt zerstreut wurden. Und so ist es. Ihr, meine Lieben, ihr seid die Nachkommen Abrahams. Schauen wir in Genesis, beziehungsweise Bereshit. Das am Anfang bedeutet, Kapitel 17, Vers 4 bis 6. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Vers 5. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dir zum Vater viele Völker gemacht. Vers 6. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Das bedeutet, dass durch Abrahams Nachkommen alle Völker gesegnet wurden und im Zeitmaß von Elohim das Licht von Yahshua HaMashiach in der Dämmerung des dritten Tages, also in der Zeit, in der wir gerade leben, die Nationen erleuchten würde. Aber die Menschen lieben mehr die Finsternis als das Licht. Wir werden darüber in Johannes Kapitel 3, Vers 19 bis 21 lesen. Werden Sie ein Teil der Wiederherstellung? Yahshua HaMashiach kommt bald. Es gibt schon viele Zeichen weltweit, dass der König der Herrlichkeit bald kommen wird. Drei Stempel von der Offenbarung wurden schon aufgemacht. Deswegen sehen wir, wie sich weltweit Menschen gegenseitig töten. Ich werde das erklären, um es besser zu verstehen. Nirgendwo steht, dass das rotbraune Pferd, Offenbarung Kapitel 6, Vers 4, das Pferd des Krieges ist. Wir haben es immer missverstanden, aber jetzt mit hebräischen Augen betrachtet, werdet ihr lesen und auch verstehen, dass es nicht das Pferd des Krieges ist. Es steht, dass ihm Macht gegeben wird, dass sie, die Menschen, sich gegenseitig töten werden. Das ist doch, was gerade weltweit geschieht. In den Nachrichten hört man von terroristischen Angreifen. Und was noch kommen wir? Im Johannes Kapitel 3, Vers 19 bis 21 sagt Yahshua HaMashiach: Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Vers 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Vers 21. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Eine Person, die Gebote Hashem Yahwehs befolgt und tut, kommt zum Licht, weil sie keine Angst hat, dass sie nicht mehr sündigt. Die Wiederherstellung, von der die Propheten sprachen, erfüllt sich zur Zeit. Ich werde ein paar Beispiele von Prophezeiungen geben, die mit der Wiederherstellung Israels zu tun haben. Die Erlösung hat mit Israel zu tun. Die Wiederherstellung ist für Israel. Die Versprechungen sind für Israel. Die Bünde der Versprechungen sind für Israel. Der Messias Jeshua ist Jude. Als der Prophet Elia das Brandopfer machte, stellte er 12 Steine auf. Sehen wir im 1. Buch der Könige, Kapitel 18, den Zusammenhang zum Analysieren. 1. Buch der Könige, Kapitel 18, Vers 31. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Elia stellte also 12 Steine auf, einen für jede Schebet, für jeder Stamm Israels. Das neue Jerusalem hat nur 12 Türen und es gibt keine Tür für Heiden. Um erlöst zu werden, muss man zum Gott Israels kommen und dann ist man kein Heide mehr. Wo steht es? Das ist im 1. Brief an die Korinther, Kapitel 12, Vers 2. Ihr wisst, als ihr einst Heiden wart und euch fortreisen ließt zum den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Als ihr einst Heiden wart, sagt Paulus, das ist die Vergangenheit. Also, jeder, der zum Gott Israels kommt, ist kein Heide mehr und wird in eins mit Israel. Ich habe vorher gesagt, dass der neue Jerusalem 12 Türen hat. Und jede Tür hat den Namen eines Stamms, eines Schebet, das heißt eines Stamms Israels. Wir sehen in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 12. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Also, wenn wir in das neue Jerusalem hineinkommen, zum Himmel sozusagen, werden wir sehen, von welchem Stamm wir kommen. Viele wissen, dass sie von Israeliten abstammen, aber die meisten wissen nicht, von welchem Stamm. Aber Elohim weiß das und wird uns jeden Zweifel nehmen. Also, wenn die Türen die Namen der 12 Kinder Israels haben, heißt das, dass die Wiederherstellung mit Israel zu tun hat. Das neue Jerusalem hat über den Fundamenten die 12 Namen der Kohen. In der Offenbarung Kapitel 21, Vers 14 steht, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Es waren die Jünger von Yahshua Hamashiach. Wenn das im Himmel so ist, heißt es, dass die Wiederherstellung nur für Israel ist. Also, seid ihr ein Teil der Wiederherstellung und seid ein Teil Israel. Dafür muss man alle Sünde bereuen, sich von ihnen trennen und glauben, dass Yahshua Hamashiach der Messias von Israel ist und die Gebote der Tora halten. Gelobt ist Yahshua Hamashiach. Der Prophet Ahija riss seinen Talit in 12 Teilen. Wir gehen zum 1. Buch der Könige, Kapitel 11, Vers 30. Und Ahija nahm das neue Obergewand, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Jedes Stück vertrat ein Schebet, einen Stamm von Israels Kindern. Also, die Wiederherstellung ist nur für Israel und kein anderes Volk. Der Sumo Kohen oder der große Priester, das bedeutet der Diener Elohims, Gottes, hatte 12 Steine auf dem Brustschild seiner Bekleidung. Sehen wir dazu im 2. Buch Mose, Exodus, Kapitel 39, Vers 14. Und diese Steine waren entsprechend den Namen der Söhne Israels, zwölf an der Zahl, einer für jeden ihrer Namen, in Siegelgravur, ein Stein für jeden Namen der zwölf Stämme. Yahshua HaMashiach hat zwölf Jünger gewählt. Jeder vertrat einen Stamm, einen Schebet von den Kindern Israels. Wir werden lernen, dass in den Psalmen auch Prophezeiungen sind, wie beispielsweise im Psalm 126. Es ist wichtig, diesen Psalm zu lesen, weil es für unsere Zeit prophetisch ist. Im Psalm 126, Vers 1 bis 6 steht: Als der Herr Yahweh die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir die Träumende, da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück, wie die Wehe im Negev, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten, wer weinenden hingeht und den Samen zur Aussaat trägt. Der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seinen Garben. Dieser Psalm ist tief prophetisch. Was sind die Garben? Oder wer sind die Garben? Das Haus von Israel. Yahshua weinte, als er sich von Jerusalem verabschiedete. Dazu sehen wir in Matthäus Kapitel 24, Verse 37 und 38. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Wenn wir analysieren, dass Yahshua Jerusalem weinte, so wird er aus Freude weinen, wenn er die Garben, das Haus Israel, wieder zurückbringt. Bitte große Aufmerksamkeit auf die Worte in Vers 6. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Hier sind Abrahams Kinder, die Samen Abrahams und das Haus Israel gemeint. Nochmal. Wir gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Meine Lieben, wir sollen diese Garben werden. Es ist eine Tatsache, dass wir es schon sind. Yahshua hat uns wiederhergestellt. Die Herrlichkeit ist nur für ihn. Die Erlösung ist nah. Ich wiederhole, weil es sehr wichtig ist. Die Garben sind Abrahams Grundsteine, die sich in allen Völkern zerstreut befinden. Deswegen ist dieser Psalm sehr prophetisch für unsere Zeit, da wir uns schon in der Morgendämmerung des dritten Tages befinden. Bitte seid sehr aufmerksam. Die Taktik Satans, der Herr Tadel, ihn im großen Namen Yahshua HaMashiach, ist von Anfang an immer dieselbe geblieben. Er sagte Adam und Eva: Elohim hat dieses gesagt? Er wird jemanden immer in Zweifel bringen, da er ein Lügner ist. Also, Elohim hat dieses gesagt? Er brachte Adam und Eva in Zweifel. Bitte, gehen wir zur Genesis, Bereshit, Kapitel 3. Was ich heute predige, ist sehr wichtig für die Herrlichkeit des ewigen Vaters. Genesis, Kapitel 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das ist dieselbe Taktik, die Satan in dieser letzten Zeit benutzt. Und er könnte euch ins Ohr flüstern. Also, sollte Gott gesagt haben, er wird alle Dinge wiederherstellen? Und weltweit werden viele in Zweifel versetzt. Aber für jemanden, der oder die Yahshua HaMashiach kennt und an ihn glaubt und alle seine Gebote der Tora erfüllt, gibt es keinen Zweifel mehr. Diese Person weiß genau, wer der Adon, der Herr ist. Selbst wenn Satan ihr ins Ohr sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, dass er alle Dinge wiederherstellen wird und darüber lacht. Er ist besiegt, weil die Wiederherstellung weitergehen wird. Gleichfalls bringt er dich in Zweifel, wenn er sagt, ja, sollte dir Gott gesagt haben, dass er dich wiederherstellen wird? Ich möchte dies betonen, was Yahweh, der Gott Israels, gesagt hat. Das wird er erfüllen. Yahshua wurde von seinen Jüngern gefragt, Herr, willst du in dieser Zeit das Reich Israels wieder aufrichten? Sehen wir diese Stelle in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 6 und 7. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder die Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Die Wiederherstellung Israels war nicht, als Yahshua HaMashiach auf der Erde war, sondern erfolgt in der Dämmerung des dritten Tages, bevor er für das zweite Mal wiederkommt. Ein Tag für Elohim entspricht 1000 Jahren und 2000 Jahre sind schon vergangen, seitdem Yahshua zur Erde kam. Wir befinden uns in der Dämmerung des dritten Tages. Lesen wir in Hosea Kapitel 6, Vers 1 bis 3. Gottes Wort sagt, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja, eifrig. Trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Ich möchte sagen, dass der außergewöhnliche Spätregen des Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, ist, der sehr stark und mächtig über die Erde kommen wird, um den Menschen die spirituellen Augen zu öffnen und die Bibel zu verstehen. Bitte, seid aufmerksam. Es gilt etwas sehr Wichtiges zu verstehen. Der Mangel an Identität ist etwas Bedauerlichsten. Ich wiederhole, der Mangel an Identität ist etwas vom Bedauerlichsten. Das Wichtigste zu verstehen ist, wer man ist, wer wir sind, dass wir einen großen Emunah-Glauben haben. Ich betone noch einmal, dass das hebräische Wort Emunah 3 Dinge bedeutet, Glauben, Vertrauen und Gehorchen. Wenn man nicht genau weiß, wer man ist und wohin man gehöre, ist das sehr bedauerlich. Deshalb glauben viele Leute nicht an die Wiederherstellung. Wir werden jetzt analysieren, warum. Wenn man keine Identität hat und sich fragt, ob man ein Kind von Israel ist oder wer man ist und keine Verbindung mit Yahshua hat, ist man in ernsthaften Problemen. Die Bibel zu verstehen, die ein jüdisches Buch ist, Hebräisch von Anfang bis zum Ende, gar nicht wird man verstehen, ohne die Beziehung mit Yahshua, dem Gott von Israel, weil aufgrund der eigenen Sünden und den resultierenden Konsequenzen diese Identität fällt. Wir finden in der Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 21 den Schlüssel, um das alles zu verstehen. Es steht hier, Yahshua, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Statt aufnehmen, wäre hier behalten, das korrekte Wort für die Übersetzung. Es handelt sich hier um eine schlechte Übersetzung. Also, ihn musste der Himmel behalten, bis zu der Zeit, in der alles verwirklicht wird, wovon Gott, Elohim, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn an gesprochen hat. Diese ist die letzte Generation des Exils und die erste der Erlösung. Es gibt keine andere Generation und das basiert auf Yahshua HaMashiachs Worten. Wenn ihr mehr von der Tora lernen möchtet, setzt euch mit uns in Verbindung und besucht die Homepage www.gozoypaz.mx und www.jacobswell.net in Englisch. Ich wiederhole www.gozoypaz.mx und jacobswell.net oder via Telefon unter der Nummer 00522383832145 in der Stadt Tehuacán in Puebla, Mexiko. Falls ihr etwas nicht richtig verstanden oder Zweifel habt, ruft mich bitte an und ich werde euch sehr gerne helfen. Ich werde es nach der Tora tun und nicht nach der männlichen Tradition. Schlussfolgerung dieses Thema. Die Wiederherstellung findet zur Zeit statt, weil Yahweh es so angekündigt hat. Der Gott Israels, er offenbarte es durch seine heiligen Propheten von Anbeginn an. Und nichts und niemand wird die Wiederherstellung stoppen, weil sich das, was Elohim sagte, erfüllen wird. Denn er ist der Allmächtige. Seid ihr ein Teil der Wiederherstellung. Seid ein Teil der Wiederherstellung und bereut, macht es über eure Sünden und entsagt euch von ihnen. Glaubt, vertraut und gehorche Yahshua, der Mashiach ist. Da es keinen anderen gibt, außer dem Gott Israels, Yahshua, der uns retten. Vielen Dank, Shalom Ubraha, Frieden und Segen.